Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Seit Wochen demonstrieren und streiken Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz. Sie bekommen viel Zustimmung, aber auch Kritik. Und dazu gehört die Aufforderung, doch klar zu sagen, wie sie sich den Schutz des Klimas denn vorstellen. Um das zu erläutern, haben die Initiatoren des Streiks die Medien eingeladen. Barbara Schmidt-Matern ist für uns der Einladung gefolgt. Frau Schmidt-Matern, welche Forderungen stehen denn da im Mittelpunkt? 6 Forderungen sind das, Georg Ehring. Vielleicht fange ich mal mit den ersten 3 an, die etwas langfristiger angelegt sind. Und zwar sagen die Schüler und Studierenden der Fridays for Future Bewegung, dass sie das sogenannte Netto-Null-Ziel schon bis 2035 erreichen wollen. Was heißt Netto-Null? Damit ist gemeint, dass nur die Menge an Treibhausgasen ausgestoßen wird, die durch natürliche Prozesse, also zum Beispiel beim Wachstum von Pflanzen, dann auch wieder aufgenommen wird. Ziel Nummer 1. Ziel Nummer 2 ist ein Kohleausstieg schon bis zum Jahr 2030. Das wäre also sehr viel ambitionierter als das, was die Kohlekommission im Auftrag der Bundesregierung vorgeschlagen hat. Die sagt ja, wir sollten bis spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen. Damit wären das dann 8 Jahre später erst. 3. Forderung der Fridays for Future Jugendlichen ist, dass sie sagen, wir wollen bis zum Jahr 2035 100% erneuerbare Energieversorgung. Da ziehe ich als Vergleich einmal den Koalitionsvertrag der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung heran. Die hat aufgeschrieben, dass man bis zum Jahr 2030 lediglich 65% an erneuerbaren Energien am gesamten Anteil haben will. Also auch das ist weniger ambitioniert als das, was die Jugendlichen fordern. Und jetzt komme ich zur 2. Hälfte der Forderungen. Die sollen nämlich schon bis Ende dieses Jahres eingeführt werden. Da sagen die Jugendlichen, wir wollen zum einen bis Ende 2019 das Ende aller Subventionen für fossile Energieträger. Weiterhin wird gefordert, dass 1/4 der Kohlekraft in Deutschland abgeschaltet wird. Und die 6. Forderung ist ein Preis auf alle Treibhausgasemissionen. Also, dass der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen so schnell so hoch werden muss wie die Kosten, die dadurch diesen zukünftigen Generationen entstehen werden. Da haben die Jugendlichen mit Hilfe des Umweltbundesamtes auch schon nachgerechnet, mit Hilfe der Wissenschaft natürlich auch in verschiedenen Institute. Da käme man auf einen Preis von 180 Euro pro Tonne CO2. Das klingt alles sehr radikal. Wie begründen die Jugendlichen das? Naja, sie sagen, dass sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Da war sogar die Rede davon, dass manche Politiker falsch und verlogen tun würden, weil sie alle Politiker, da haben die Jugendlichen keinen Unterschied eben gemacht in der Pressekonferenz zwischen den Parteien. Sie würden von allen gelobt werden, aber selbst würden die Politiker nichts tun. Und dann wurde eben auch die rhetorische Frage gestellt, etwa von Linus Steinmetz, einem 15-jährigen Gymnasiasten. Wieso müssen wir Jugendlichen eigentlich diese Forderung formulieren? Die Antwort ist simpel, aber traurig. Die Erwachsenen haben das größte Problem unserer Generation und aller Generationen vor uns verursacht und momentan machen sie keine Anstalten, es zu lösen. Ja, da hört man es also raus. Selbstbewusst haben diese 4 Jugendlichen, die eben stellvertretend für die ganze Bewegung diese Forderungen vorgestellt haben, auch gesagt, wir haben Macht, wir haben Einfluss, nicht nur bei den Jugendlichen, sondern weit auch darüber hinaus, denn wir werden gehört in der breiten Gesellschaft inzwischen. Und deswegen, weil sie wissen, dass sie auch zunehmend auf Kritik stoßen, haben sie übrigens sehr betont, dass alle Maßnahmen, die sie vorschlagen, von der Politik auch sozialverträglich umgesetzt werden müssen. Noch ganz kurz, haben Sie sich auch zu Plänen für die weitere Zukunft Ihrer Bewegung geäußert? Ja, Sie haben gesagt, solange im Grunde sei erst erst wenn es Maßnahmen gibt, dass wirklich realistisch wird, dass das Pariser Abkommen umgesetzt und eingehalten werden kann durch die Bundesregierung, erst dann bräuchte man eigentlich nicht mehr auf die Straße zu gehen. Eine andere Pressevertreterin auf dem Podium eben war etwas bescheidener, sage ich mal. Sie meinte, wenn wir das Gefühl haben, dass es endlich im Bundestag eine ernsthafte parlamentarische Debatte über Klimaschutzmaßnahmen gibt, auch dann wären wir schon zufrieden, aber die Messlatte bleibt das Pariser Klimaschutzabkommen. Barbara Schmidt-Matern war das über die Forderungen der Fridays for Future Bewegung. Herzlichen Dank.